auch dich bekenne. Hilf, Jesu, hilf, dass ich auch dich bekenne. Hilf, Jesu, hilf, dass ich auch dich bekenne. Hilf, hilf, Jesu, hilf, hilf, Jesu, hilf, dass ich auch dich bekenne. Mein Herz von deiner Liebe brennt. Das stieß mein Herz von deiner Liebe.